Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Good morning. Guten Morgen. Hope you had a good night. Ich hoffe, du hattest eine gute Nacht. Hope you are happy and full of life. Ich hoffe, du bist glücklich und voller Leben. Here in Brazil, we are starting to head towards winter. Hier in Brasilien steuern wir auf den Winter zu. You know, we are right in the middle of fall. Wir befinden uns bereits mitten im Herbst. And you people in Europe who listen to it, you're heading towards summer. Ihr Leute in Europa, die ihr dies hört, geht dem Sommer entgegen. Let's talk about verse 3 from 1 Corinthians 12 in the Passion. Lass uns über 1. Korinther 12, Vers 3 in der Passion sprechen. Therefore, I want to impart to you an understanding of the following. Deshalb möchte ich euch Folgendes zu verstehen geben. No one speaking by the Spirit of God would ever say Jesus is the accursed one. Niemand, der durch den Geist Gottes spricht, würde jemals sagen, Jesus ist der Verfluchte. No one can say Jesus is the Lord Yahweh unless the Holy Spirit is speaking through him. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr Yahweh, wenn nicht der Heilige Geist durch ihn spricht. Do you know, this is actually a Bible verse that has confused a lot of people. Das ist ein Bibelvers, der viele Menschen verwirrt hat. And I remember even 40 years ago in Bible school we were discussing this. Ich erinnere mich, dass wir sogar in der Bibelschule vor 40 Jahren darüber diskutierten. Because Paul is saying that nobody who is speaking by the Spirit of God would ever say Jesus is cursed. Paulus sagt, dass niemand, der durch den Geist Gottes spricht, je sagen würde, dass Jesus verflucht ist. Yeah, this is very clear. Das ist ganz klar. If you speak by the Spirit of God, you're not going to speak bad things about Jesus. Wenn du mit dem Geist Gottes sprichst, wird er dir über Jesus nicht schlechte Dinge sagen. But it's the second part that has caused a lot of discussion. Es ist aber der zweite Teil, der zu einer Menge Diskussionen geführt hat. No one can say Jesus is the Lord. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr. Unless the Holy Spirit is speaking through him. Wenn nicht der Heilige Geist durch ihn spricht. But you know, if you read these words, aber weißt du, wenn du diesen Vers liest, and if you ask an unbeliever to repeat that, und du einen Ungläubigen bittest, es zu wiederholen, he can say that. Kann er das sagen? He can actually repeat Jesus is the Lord. Er kann tatsächlich wiederholen, Jesus ist der Herr. So I do not believe that Paul was simply saying that nobody could repeat these words. So glaube ich nicht, dass Paulus tatsächlich sagte, dass niemand diesen Vers wiederholen kann. Because to repeat words, anybody can do that. Jeder kann Worte wiederholen. But I believe that what Paul is saying that nobody can actually truthfully express these things. Ich glaube, was Paulus sagt, ist, dass niemand diese Dinge wirklich ehrlich und wahrhaftig ausdrücken kann. Unless it is through the Holy Spirit. Es sei denn, es geschieht durch den Heiligen Geist. Look, so the first thing that we have to really tackle here is, what does it mean to say Jesus is Lord? Das erste, was wir hier wirklich klären müssen, ist, was es bedeutet zu sagen, Jesus ist der Herr. You see, the word Lord in the original Greek is the word Kyrios. Das Wort Herr im Originalgriechischen ist das Wort Kyrios. And this is a very unfortunate thing. Das ist eine sehr unglückliche Übersetzung. Because what we have done is we've preached Jesus as the Savior, but we have not preached him as Lord. Wir haben Jesus als Retter gepredigt, aber wir haben ihn nicht als Herrn gepredigt. And it's the Holy Spirit that wants to bring this truth to your heart that is not only good enough to have him as a savior, you have to have him as a Lord. Es ist der Heilige Geist, der diese Wahrheit in dein Herz bringen möchte, dass es nicht nur gut genug ist, einen Retter zu haben, sondern dass du ihn als Herrn haben musst. You see, Lord is the one who sits on the throne of your life. Der Herr ist derjenige, der auf dem Thron deines Lebens sitzt. One of the meaning of the word Kyrios in the original Greek is this. Eine der Bedeutungen vom Wort Kyrios im Originalgriechischen lautet: He to whom a person belongs. Er, zu dem eine Person gehört. About which he has power to decide. Über den er die Macht hat zu entscheiden. The owner of somebody. Der Besitzer von jemandem. So look at this. Schau das an. We've preached Jesus as a savior, but we've never made him the actual owner of our new life. Wir haben Jesus als den Retter gepredigt, aber wir haben ihn nie zum Besitzer unseres neuen Lebens gemacht. So we've simply added him as a little extra who makes me happy. Wir haben ihn einfach als kleiner extra hinzugefügt, das mich glücklich macht. He heals me. Er heilt mich. He provides for me. Er sorgt für mich. He takes me in his arms and gives me love. Er nimmt mich in seine Arme und gibt mir Liebe. While all those things are true, all diese Dinge sind zwar wahr, these are not expressions of the Lordship of Jesus Christ. Aber sie sind keine Ausdrucksformen der Herrschaft Jesu Christi. So you need the help of the Holy Spirit to release this true revelation and the heart cry. Du brauchst die Hilfe des Heiligen Geistes, um die Offenbarung und den Herzensschrei freizusetzen. That Jesus is the owner of my life. Dass Jesus der Besitzer meines Lebens ist. You see, I believe the reason why Paul says that only the Holy Spirit can do that. Ich glaube, der Grund, warum Paulus sagt, dass nur der Heilige Geist das tun kann, because this goes completely against the natural man. Ist, weil dies dem natürlichen Menschen völlig zuwiderläuft. The natural man does not want to give up control of his life. Der natürliche Mensch will die Kontrolle über sein Leben nicht abgeben. The natural man wants to be lord of his own life. Der natürliche Mensch will Herr über sein eigenes Leben sein. So I believe what Paul is trying to express here is a very simple truth. Ich glaube, was Paulus hier ausdrücken will, ist eine sehr einfache Wahrheit. If you live life in the natural way, you will never be truly able to say, he is my boss. Wenn du das Leben auf natürliche Weise lebst, wirst du nie sagen können, er ist mein Chef. Only through the power of the Holy Spirit can this expression come out from your heart. Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes kann dieser Ausdruck aus deinem Herzen kommen. So may I suggest something very simple? Darf ich etwas ganz Einfaches vorschlagen? Ask the Holy Spirit, say, Holy Spirit, is Jesus my Lord or am I my own Lord? Frage den Heiligen Geist und sage, Heiliger Geist, ist Jesus mein Herr oder bin ich mein eigener Herr? Remember. Erinnere dich. He talks in the context of idolatry. Idolatry means you surrender to something else. Dass er in diesem Zusammenhang von Götzendienst spricht. Götzendienst bedeutet, dass du dich etwas anderem hingibst. So now he's continuing the same thought. Jetzt fährt er mit demselben Gedanken fort. Because if you are on the throne of your life, that means Jesus is not Lord, that means you are living in idolatry. Denn wenn du den Thron deines Lebens inne hast, bedeutet das, dass Jesus nicht der Herr ist und du im Götzendienst lebst. So ask the Holy Spirit. Frage den Heiligen Geist. Search my heart, Holy Spirit, please. Erforsche mein Herz, Heiliger Geist. Bitte. And let me know if Jesus is truly the boss. Und lass mich wissen, ob Jesus wirklich der Chef ist. And if he is not, und wenn er es nicht ist, I want to see it and I want to repent. Will ich es sehen und ich will umkehren. And then you say, Holy Spirit, und dann sagst du, Heiliger Geist, I need this constant help. Ich brauche diese ständige Hilfe. To always be reminded that Jesus is not only my Savior, he needs to be my Lord. Um immer wieder daran erinnert zu werden, dass Jesus nicht nur mein Retter ist, sondern auch mein Herr sein muss. And then the Spirit of God will constantly release this cry from you, Jesus is my Lord, he's not only my Savior. Und dann wird der Geist Gottes diesen Schrei ständig aus dir hervorrufen, Jesus ist mein Herr, nicht nur mein Retter. The words that you express and the actions that you commit have to match. Die Worte, die du aussprichst und die Taten, die du tust, müssen zusammenpassen. Only then they are true authentic. Nur dann sind sie wirklich authentisch. I will see you tomorrow. Bis morgen.